So, Jungs und Mädels, Ladies and Gentlemen, das ist für alle die, die gern Scheiße labern. Weil seit ich ein Studio hab, will jeder mein Freund sein und plötzlich kann auch jeder rappen, was? Aber ganz ehrlich, von allen, Alter, gibt's nur ein paar wenige, die auch wirklich meine Homies sind und die ich auch gern mit ins Studio nehme und gern mit dem was mache. Weil es einfach drauf haben, weißt du? Der Rest, fuck auf den. Und genau auf den Rest, die so viel Scheiße labern, trinke ich eine Flasche Champagner, Alter. Ich hab gehört, die Leute reden über mich. Es sind so viel, ich verliere die Übersicht. Doch ich reg mich nicht auf, das ist kein Anlass. Denn die beste Werbung ist Mundpropaganda. Ich bin halt anders und andere passen nicht. Deshalb reden sie viel Shit und sie hassen mich. Aber das passt mir, denn Quatsch und Tratsch und Klatsch brauch ich im Moment ganz arg. Sie sagen, ich hab Cash, was für Cash. Ich mach ein unbezahltes Praktikum bei Big FM, fahr Joey's Pizza rum, häng manchmal schicker drum, trink mit den Jungs einfach so viel rum, ohne Grund. Sie verdrehen Stories, erzählen sie weiter. Ey, dieser Typ ist reich, trink nur Champagner. Ich mag euch alle, ob Homies, ob Neider, und auf euch trink ich ne Flasche Champagner. Wow. Was du denkst, ich bin auch nur ein Mensch, nur weil du mich nicht kennst, laberst du so viel Scheiße. Ich freue mich jedes Mal, wenn nur mein Name fällt, laber ruhig weiter rum. Für mich ist das Werbung. Fuck, was du denkst, ich bin auch nur ein Mensch, nur weil du mich nicht kennst, laberst du so viel Scheiße. Ich freue mich jedes Mal, wenn nur mein Name fällt, laber ruhig weiter rum. Für mich ist das Werbung. Ich schlag meine Mama, trag grüne Bagger. Ich hab bis jetzt Stützräder an meinem Fahrrad. Vergess mein Schlüssel, um draußen zu pennen. Ich scheiß in die Baggies, damit sie schön hängen. Und schlucke Tabletten, um besser zu rappen. Ich reiß dich in Fetzen, komm, du kannst es testen. Was los? Ihr labert Unsinn, egal, macht ruhig weiter. Das wird mich nicht umbringen, das bringt mich nur weiter. Verbreitet meinen Namen, ihr legt schon Profil im Netz an mit meinen Daten. Ihr braucht mich nicht fragen, macht damit die Mädels klar. Mit jedem Gig sind dann immer mehr Mädels da. Danke Jungs, macht weiter Mundpropaganda. Und auf euch trink ich ne Flasche Champagner. Wow. Was du denkst, ich bin auch nur ein Mensch, nur weil du mich nicht kennst, laberst du so viel Scheiße. Ich freue mich jedes Mal, wenn nur mein Name fällt, laber ruhig weiter rum. Für mich ist das Werbung. Fuck, was du denkst, ich bin auch nur ein Mensch, nur weil du mich nicht kennst, laberst du so viel Scheiße. Ich freue mich jedes Mal, wenn nur mein Name fällt, laber ruhig weiter rum. Für mich ist das Werbung. Wow. Die Champagnerflasche ist weg, Bier weg, ich hab noch Jägermeister, das ist diese kleinen Flaschen, kennt ihr bestimmt, die ist noch ungefähr zur Hälfte voll, die hebe ich mir auf, weil heute wird auf jeden Fall noch was gehen, aber ey, das ist eine beachtliche Menge, wenn man denkt, dass ich allein im Studio bin, ne, auf jeden Fall, das war für euch, gell, also, cheers.